Otto der Große, 912 bis 973. Man schreibt das Jahr 973. Es ist Ostern und das sonst so beschauliche sächsische Städtchen Quedlinburg steht Kopf. Die Straßen sind voller Menschen und allerorts sieht man vornehme Herrschaften ein- und ausgehen. Die kleine Stadt scheint aus allen Nähten zu platzen. Und das nicht ohne Grund. Der Kaiser und sein Gefolge sind angereist, um in der Pfalz zu Quedlinburg den Osterhoftag zu halten. Otto I., schon zu Lebzeiten der Große genannt, befindet sich auf dem Gipfel seiner Macht. Gesandte aus nahezu allen Teilen der damals bekannten Welt sind nach Quedlinburg gereist, um ihm zu huldigen. Man preist ihn als Caput Mundis, als Haupt der Welt. Seit Karl dem Großen hat kein römisch-deutscher Herrscher mehr eine solche Anerkennung erfahren. Als Otto am 23. November 912 in der Pfalz Wallhausen in Sachsen zur Welt kommt, ist dieser Aufstieg noch nicht abzusehen. Ist er doch nicht einmal ein Purpurgeborener? So bezeichnete man im Mittelalter die Kinder amtierender Könige und Kaiser. Denn Ottos Vater Heinrich I. empfängt erst 919 die deutsche Königswürde. Aus diesem Grund wird Ottos Mutter Mathilde zeitlebens ihren unter der Königswürde geborenen Sohn Heinrich bevorzugen. Ein Umstand, der zwischen den beiden Brüdern immer wieder zu Konflikten führen wird. Ottos Vater, Heinrich I., bestimmt jedoch früh seinen Erstgeborenen zu seinem Nachfolger auf dem Königsthron. Otto wird dementsprechend eine militärisch geprägte Erziehung zuteil. Und auch nach einer passenden Braut hält sein Vater bei Zeiten Ausschau. Denn er weiß, neben Kriegen sind geschickt arrangierte Ehen das wichtigste Instrument der Herrschaftssicherung. Dieses Prinzip wird sich später, während seiner eigenen Regentschaft, auch Otto zu Herzen nehmen. Genau wie sein Vater wird er stets versuchen, durch politisch motivierte Hochzeiten fremde Dynastien dauerhaft an sein Haus zu binden, um strategische Allianzen zu schmieden, die seine Herrschaft untermauern sollen. Die Frau, die Heinrich I. für seinen Sohn ausgewählt hat, ist eine Prinzessin aus dem englischen Königshaus namens Editha. Im Jahr 929 läuten für Otto und seine angelsächsische Braut die Hochzeitsglocken. Nach der Eheschließung erhält Editha Magdeburg, eine wichtige abendländische Handelsstation, als Morgengabe. Neben Quedlinburg wird Magdeburg zur wichtigsten Stadt im Ottonischen Reich. Was Aachen einst für Karl den Großen gewesen ist, das ist Magdeburg für Otto. Die dortige Pfalz ist sein Lieblingssitz und er macht Magdeburg während seiner Regentschaft zum machtpolitischen Zentrum und zum Ausgangspunkt für die Osterweiterung seines Reiches. 937 gründet er dort auch ein Kloster, dem es obliegt, die Missionierung in den Ostgebieten voranzutreiben. Denn die mit der Ausdehnung seines Herrschaftsgebietes nach Osten verbundene Missionierung steht im Vordergrund von Ottos Politik. Daher weiht er sein Kloster auch dem heiligen Mauritius, dem Bekämpfer der Heiden. Als Heinrich I. im Juli 936 stirbt, wird Otto von den Großen des Reiches zum König gewählt. Im August wird er in Aachen vom Mainzer Erzbischof gesalbt und gekrönt. Mit der Wahl des Ortes und dem Akt der Salbung knüpft Otto ganz bewusst an alte karolingische Traditionen an und beansprucht für sein Königtum jene sakrale Würde, die schon Karl der Große für sich in Anspruch genommen hat. Er demonstriert damit für alle sichtbar, dass er, der Ottone, beabsichtigt, das Erbe der Karolinger anzutreten. Doch die ersten Jahrzehnte seiner Regentschaft verlaufen alles andere als ruhig und harmonisch. Schon vor der Krönung Ottos ist die Familie zerstritten. Insbesondere seine Mutter Mathilde und deren Lieblingssohn Heinrich machen Otto das Leben schwer, denn beide sind davon überzeugt, dass eigentlich dem unter dem Purpur geborenen Heinrich die Königswürde zustehe. Immer wieder muss Otto sich gegen Intrigen zur Wehr setzen und seine Königsmacht gegen den eigenen Bruder sogar mit Gewalt behaupten. Schon im Krönungsjahr zettelt Heinrich zusammen mit einigen mächtigen Adeligen einen Aufstand gegen seinen Bruder an. Doch Otto besiegt die Aufständischen im Kampf und Heinrich muss sich ihm wohl oder übel unterwerfen. Der König zeigt sich gnädig gegenüber seinem verräterischen Bruder und spricht ihm sogar das Herzogtum Lothringen zu. Otto hofft, ihn durch eine Beteiligung an der Macht besänftigen zu können. Doch Heinrichs Groll sitzt tief Und nicht einmal 2 Jahre später sammelt er erneut eine Gruppe von Königsgegnern um sich. Anfang des Jahres 939 richtet Heinrich ein großes Gelage im thüringischen Saalfeld aus und schwört seine Verbündeten auf seine Umsturzpläne ein. Er wagt das Unfassbare, den Brudermord. Otto soll während des Osterfestes 941 in der königlichen Pfalz in Quedlinburg ermordet werden. Nach seinem Tod, so schwören seine Kumpane, werden sie Heinrich die deutsche Krone aufs Haupt setzen. Doch Otto erfährt rechtzeitig von der Intrige seines Bruders und ist gewappnet. Er umgibt sich während der Feierlichkeiten Tag und Nacht mit einer Gruppe getreuer Vasallen und holt unvermittelt zum Gegenschlag aus. Er lässt Heinrich inhaftieren und die übrigen Verschwörer hinrichten. Ein zweites Mal bittet der Verräter seinen Bruder, dieses Mal barfuß und kniefällig, um Verzeihung. Wiederum lässt Otto Gnade vor Recht ergehen. Von nun an ist kein weiterer Versuch Heinrichs dokumentiert, seinem Bruder die Königsherrschaft streitig zu machen. In den folgenden 10 Jahren ist Otto unangefochtener König. Er bemüht sich vor allem um eine Konsolidierung seiner Herrschaft im Inneren. Dazu besetzt Otto möglichst viele Schlüsselpositionen im Reich mit den eigenen Verwandten und Getreuen oder arrangiert vorteilhafte Ehen. Bald sind alle Bischofsämter und Herzogtümer von Bedeutung mit Ottos Gefolgsleuten besetzt. Doch der König weiß, dass dynastische Verbindungen und familiäre Bande alleine nicht stark genug sind, um seine Macht dauerhaft zu sichern. Aus diesem Grund macht er die Reichskirche zu einer wichtigen Stütze seiner Herrschaft. Wie einst die Karolinger stattet er die Kirche großzügig mit Gütern aus und nimmt im Gegenzug von den kirchlichen Würdenträgern militärische und administrative Dienste in Anspruch. Mit diesem Schritt begründet Otto das sogenannte ottonisch-saalische Reichskirchensystem, das die mittelalterliche Welt über die Regentschaft Ottos hinaus noch lange prägen wird. Im Januar 946 stirbt Editha. Otto beerdigt seine Gemahlin in seiner Lieblingspfalz in Magdeburg und macht sich daran, seine Nachfolge zu regeln. Er erklärt Editas und seinen Sohn Judolf offiziell zu seinem Thronfolger und lässt alle Großen des Reiches den Treueid auf den zu diesem Zeitpunkt gerade einmal Volljährigen leisten. 951 wendet sich Otto zum ersten Mal nach Italien. Denn dort ist nach dem Tod König Lothars der Kampf um die italienische Königswürde entbrannt. Berengar von Ivrea, ein Nachfahre Karls des Großen, beansprucht diese für sein Geschlecht und lässt Adelheid, die gerade einmal 20-jährige Witwe Lothars, festsetzen. Denn nach alter Tradition kann Adelheid die Königswürde durch eine erneute Eheschließung weitergeben. Sie denkt aber gar nicht daran, sich zu einer Heirat mit Berengars Sohn Adelbert zwingen zu lassen. Otto, mittlerweile der mächtigste Regent im westlichen Europa, erkennt seine Chance. Er zieht nach Italien, besiegt Berengar und macht ihn zu seinem Vasallen, befreit die Witwe und heiratet sie schließlich im Oktober 951 in Pavia. Nun trägt er neben der deutschen auch die italienische Königskrone. Ganz im Geiste seines Vaters hat Otto seinen Machtbereich durch eine geschickte Heirat entscheidend erweitert. Doch dieser Schachzug beschert Otto einen neuen Feind, Judolf, seinen Sohn aus erster Ehe. Der fürchtet nämlich um seine Position als designierter Thronfolger, sollten aus der zweiten Verbindung seines Vaters neue Erben hervorgehen. Ganz wie sein Onkel Heinrich es einst vormachte, lädt auch Judolf zu einem Festgelage in Saalfeld ein, schart dort viele Großen des Reiches um sich und motiviert sie zum Aufstand gegen den König. Als Adelheid im Winter 952-53 Otto den ersten gemeinsamen Sohn schenkt, bricht die Revolte los. Liudolf hat inzwischen eine große Zahl bewaffneter Aufrührer um sich gesammelt und greift seinen Vater offen an. Bis in den Herbst 954 liefern sich Vater und Sohn heftige Gefechte, bis sich Liudolf schließlich vor dem Pferd Ottos zu Boden wirft und um Gnade fleht. Wie einst seinem Bruder vergibt Otto der Große nun auch seinem Sohn, der feierlich gelobt, fortan zu gehorchen und in allem den Willen des Vaters zu erfüllen. Wieder einmal ist es Otto gelungen, aus einer Familienfehde als glorreicher Sieger hervorzugehen. Doch kaum ist an dieser Front Ruhe eingekehrt, erwächst Otto ein neuer, sehr viel gefährlicherer Gegner. Aus dem Osten sind die Ungarn in Bayern eingefallen und stehen nun vor Augsburg. Otto sammelt die Stämme seines Reiches unter seinem Banner und zieht in den Krieg. In der berühmten Schlacht auf dem Lechfeld am 10. August 955 kann er die Ungarn-Gefahr ein für allemal bannen. Es wird berichtet, Otto habe dabei die heilige Lanze, in deren Spitze ein Nagel des Kreuzes Jesu Christi eingelassen sei, mit sich geführt und daher mit Gottes Beistand die Heiden besiegt. Nach diesem Erfolg ist Ottos Machtanspruch unumstritten. Seine Männer feiern ihn als Magnus Imperator, als großen Feldherrn und Gebieter, und die Würdenträger seines Reiches als Pater Patriae, Vater des Vaterlandes. Otto der Große steht auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er ist mächtiger als alle anderen Herrscher Europas, und darüber hinaus kann er sich nach dem Sieg über die Heiden als Retter der Christenheit feiern lassen. Ein Umstand, der ihn auch in den Augen des Papstes als würdigen Nachfolger Karls des Großen erscheinen lässt. Herrscht Otto der Große zwar in den deutschen Landen unumstritten, so macht ihm Ende der 950er Jahre sein italienisches Königtum erneut Sorgen. Berengar, der glaubt, Otto sei mit der Sicherung seiner Macht im Norden beschäftigt, versucht in einem zweiten Anlauf, die italienische Königswürde an sich zu reißen. Auch den Kirchenstaat will der untreue Vasall in seine Gewalt bringen. Als der Papst an Weihnachten des Jahres 960 Otto um Hilfe bittet, fackelt dieser nicht lange. Eröffnet ihm dieser Dienst doch endlich die Möglichkeit, die Kaiserkrönung als Gegenleistung zu fordern. Noch vor seinem Aufbruch erhebt Otto der Erste seinen erst siebenjährigen Sohn Otto den Zweiten im Mai 961 zum Mitkönig. Er will auf Nummer sicher gehen. Sollte ihm auf dem Italienfeldzug etwas zustoßen, will er seine Nachfolge geregelt wissen. Im August überquert er dann mit seinem Heer den Brennerpass und erreicht bald darauf Trient. Berengar und seine Mannen ziehen sich auf ihre Burgen zurück und meiden den offenen Kampf. Otto kann völlig unbehelligt nach Rom ziehen. Am 31. Januar 962 steht er vor den Toren der heiligen Stadt und wird schon zwei Tage später vom Papst zum Kaiser gesalbt und gekrönt. Otto hat sein Ziel erreicht. Er hat das westliche Kaisertum in der Tradition Karls des Großen erneuert. Fortan führt er den Titel Stellvertreter Christi, um seinen Machtanspruch von Gottes Gnaden zu verdeutlichen. Im 12. Jahrhundert werden die Päpste diesen Titel von den römisch-deutschen Kaisern übernehmen. Die Sicherung seiner Herrschaft in Italien nimmt den Kaiser so sehr in Anspruch, dass er erst im Jahr 965 in den Norden seines Reiches zurückkehrt. Sein Zug wird von mehreren großen Hoffesten begleitet. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet ein großer Hoftag in Köln, an dem alle Mitglieder der Herrscherfamilie teilnehmen und dem Kaiser huldigen. Doch nicht in allen Teilen der Welt macht sich Otto mit der Erneuerung des westlichen Kaisertums Freunde. Gibt es doch immer noch den Kaiser des Ostens in Byzanz. Otto fürchtet eine Neuauflage des Zwei-Kaiser-Problems und bemüht sich um einen Ausgleich, allerdings vergeblich. Um die Ansprüche seiner Dynastie zu behaupten, zieht er schon 967 ein drittes Mal nach Italien und lässt seinen Sohn Otto II. In Rom ganz nach byzantinischem Vorbild zum Mitkaiser krönen. Als Geste der Aussöhnung wiederum bemüht er sich um eine Braut aus Byzanz für seinen Sohn. Diese Ehe soll den Grundstein legen für ein dauerhaftes Freundschaftsbündnis zwischen dem Kaiser des Ostens und dem Kaiser des Westens. Zunächst reagiert man am Bosporus ablehnend auf Ottos Ansinnen. Doch nach einem Machtwechsel in Byzanz schickt der neue Regent dem Ottonen seine Nichte, Prinzessin Theophanu, als Braut für seinen Sohn. Im Jahr 972 findet die Heirat des jungen Paares in Rom statt. Diese Vermählung bringt dem mittlerweile 60-jährigen Otto die lang erhoffte Anerkennung durch Byzanz ein. Und er nutzt die Gunst der Stunde, um seine Nachfolge zu regeln. Im Anschluss an die Trauung salbt der Papst Otto II. Und Theophanu zu Kaiser und Kaiserin. Noch im gleichen Jahr tritt die kaiserliche Familie die Heimreise in die deutschen Lande an. Mit der Rückkehr aus Italien hat Otto der Große den Höhepunkt seiner Macht erreicht und den Weg für seinen Thronfolger Otto II. Geebnet. Auf dem Osterhoftag in Quedlinburg lässt er sich noch einmal von Gesandten aus aller Herren Länder feiern, bevor er nur 2 Monate später, nach einem schweren Fieber, am 7. Mai 973 in seiner Pfalz in Memleben an der Saale stirbt. Seine letzte Ruhe findet Otto der Große an der Seite seiner ersten Frau Editha, im Dom seiner Lieblingsstadt Magdeburg. Der Übergang der Herrschaft auf Otto II. Erfolgt nahtlos, da die Nachfolge durch die Krönung und Salbung durch den Papst bereits geregelt ist. Schon am Tag nach dem Tod seines Vaters bestätigen die Großen des Reiches Otto II. In Amt und Würden. Auch dies ist ein Verdienst Ottos des Großen, der bei Zeiten die Weichen stellte, um seinem Sohn und seinem Reich Unruhen, wie er sie zu Anfang seiner Regentschaft erleben musste, zu ersparen. Das auf dem Akt der Salbung begründete Königtum Ottos des Großen wird zum Vorbild der christlichen Monarchien des Mittelalters. Er, der das abendländische Kaisertum erneuert und fest mit dem deutschen Königtum verbunden hat, trägt zu Recht bis heute den Beinamen der Große. Denn er legte den Grundstein des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, das sich im 10. Jahrhundert unter den Ottonen herausbildete und bis zur Niederlegung der Reichskrone durch Kaiser Franz II. Im Jahr 1806 die deutsche Geschichte bestimmte.